Ende der Fußnote. Doch dann passierte ca. 500 vor Christus im heutigen Griechenland, vor allem in Athen und den umliegenden Stadtstaaten der Ägäis, etwas Seltsames: die Entdeckung des Individuums. Storr führt das unter anderem auf die Topographie Griechenlands zurück. Von schroffen Küsten zerklüftet und damit für die individual basierte Arbeit, Fischen, Olivenölproduktion, Handel besser geeignet als für gruppenbasierte, wie die Landwirtschaft auf großen Feldern. Der beste Weg, diese Welt zu kontrollieren, so Storr, war im antiken Griechenland die Selbstständigkeit. Da individuelle Selbstständigkeit der Schlüssel zum Erfolg war, wurde das allmächtige Individuum zum kulturellen Ideal. Als eine der ersten Kulturen strebten die antiken Griechen nach so modernen Werten wie Ruhm, Perfektion und Ansehen. Storr: Sie schufen den legendären Wettkampf des Selbst gegen das Selbst, die Olympischen Spiele, praktizierten 50 Jahre lang die Demokratie und waren so sehr auf sich selbst fokussiert, dass sie sich gezwungen sahen, in der Geschichte von Narziss vor dem Gefahren einer ausufernden Selbstliebe zu warnen. Diese Konzeption des Individuums als Ort der eigenen Macht, frei das Leben zu wählen, das es wollte, anstatt Sklave der Launen von Tyrannen, Schicksalen und Göttern zu sein, war revolutionär. Viele unserer heutigen Vorstellungen von Verdienst, Leistung und Erfolg des Einzelnen gehen auf diese griechischen Ideen zurück. Die persönliche, individuelle Freiheit als zu verteidigendes Ideal, das Recht des Einzelnen auf Selbstverwirklichung, das Kollektiv nicht als Ziel, sondern als Ausgangspunkt eines gelungenen Lebens, all das war damals schon gültig. Die Griechen glaubten zwar, wie schon beschrieben, an eine persönliche Vorhersehung, die Daimonia, und an deren Erfüllung, die Eudaimonie, aber ebenso an den freien Willen und damit an die Option, sich gegen die Schicksalswege entscheiden zu können.